1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr hier bei uns seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst sind wir unter uns hier bei 1 Live, ungefähr 10 Minuten. Und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Freitemennacht, wie immer freitags. Ihr könnt hier bei mir anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Völlig wurscht über was. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht los mit Sven und Sven ist 41. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Sven. Um was geht's bei dir? Oh, erstmal möchte ich mich bedanken, dass es jetzt noch ein dritten Mal geklappt hat. Ja. Und ja, bei mir geht es so um Missbrauch, körperliche Gewalt, wie auch körperliche und also alles Erpressung und alles sowas zusammen. Das ist dir widerfahren? Das ist mir widerfahren, ja. Das seitdem körperliche Gewalt, Missbrauch und Erpressung. Ja, genau, alle drei Sachen zusammen halt, ne? Wie alt warst du da? Ich war so, ja, das fing mit, also körperliche war so mit 12, 11, 12 fing das an. Mhm. Von wem? Von meinem Bruder. Ja. So, und dann hat sich das gesteigert dann irgendwann. Und dann war, ja, also das mit gekoppelt war das dann alles, dann sexuelle Missbrauch. Auch von dem Bruder? Auch von meinem Bruder, ja. Ach so, auch von dem Bruder. Mhm. Und Erpressung kam dann auch noch von meinem Bruder dazu. Du warst damals 11, 12, als es anfing? Ja, also, sexuell war dann mit 14 halt, wo ich ein bisschen reifer wurde. Ja. Wie alt, wie viel älter war dein Bruder? 4 Jahre ist er älter. Mhm. Und der sexuelle Missbrauch, wie lange hat der dann angedauert? Von 14 bis? Der hat gar nicht so unbedingt lange angedauert. Das war nicht jetzt so, Gott sei Dank nicht so lange jetzt. Also es war vielleicht 2-3 Jahre, sage ich mal. Naja, das ist schon schlimm genug. Einmal ist schon schlimm genug. Ja, ich meine, wenn man andere Sachen hört, okay, aber seine eigenen Sachen sind auch schlimm. Und ich habe bisher dran zu knuseln. Und was war das mit der Erpressung? Ja, die Erpressung war, ich hatte dann angefangen zu rauchen. Er hat mich dann erpresst, wenn ich das nicht das mache, dann erzählt das meiner Mutter, dass ich rauche. Mhm. Und ja, und dann ging das halt los. Ne? So, und dann hat er mich geschlagen, auch so, dass auch die Lehrer damals bei mir in der Schule gesagt haben zu meiner Mutter, was ist denn da passiert? Ach, die Lehrer mussten es deiner Mutter sagen. Die Mutter, ja, der Mutter ja. Ist es selbst nicht aufgefallen? Nee, erst nicht so. Ich habe das dann auch vielleicht auch unbewusst versteckt auch so. Ja gut, aber ich finde es immer komisch, wenn der Lehrer das merkt und die eigene Mutter. Ja, das war halt im Sportunterricht, ne? Beim Umziehen oder so, ja, dann haben der Lehrer, du bist weil ja zu Hause ich auch mal. Schrieben vom Gürtel auf den Rücken hatte, ne? Der war blau geschlagen. Mhm. Und so. Ja, dann haben die Lehrer das der Mutter gesagt und wie hat die reagiert? Ja, darf man nicht machen, so in etwa, ne? Also, ne, ich komme dann später noch dazu. Ich wollte jetzt erstmal das die Anfangssache sagen. Und dann hat sich das so hingezogen, die Jahre über. Und meine Mutter hatte vielleicht mit ihm gesprochen, das weiß ich ja jetzt nicht so. Vom Alter her, ja gut, nimmt man das vielleicht nicht so wahr, sind ihn zur Seite genommen. Meine Mutter war nachts arbeiten. Mhm. Und wir hatten, wo auch immer, ich weiß nicht, wo sie wirklich war. Und, wir hatten so eine Trennwand, also so ein Durchgangszimmer, das wurde einfach nur mit so einer Sperrholzplatte wurde das zugemacht, dass wir unsere eigenen Zimmer haben. Mhm. Da hat dann mein Bruder mir dann damals, hat er immer gegen die Dings geklopft, da musste ich ihm mal Brot machen. Habe ich das nicht gemacht, hat er mich verprügelt. Mhm. So. Aber ich möchte mal drauf zurückkommen, die Eltern, die Lehrer haben es deiner Mutter gesagt. Wie war deren Reaktion? Ja, so damals, die Reaktion kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Das habe ich vielleicht verdrängt, vergessen, weiß ich gar nicht, was sie damals gesagt hat. Sie hatte bestimmt mit meinem Bruder gesprochen. Aber sie hat nicht geglaubt, dass da sowas Schlimmes vorgeht. Nein, sie hat ja meine Striemen auf dem Rücken dann auch gesehen. Also sie müsste schon mit meinem Bruder gesprochen haben darüber. Gut, aber du hast da nichts Positives von mitbekommen für dich. Das nee, nee, für mich selber war das damals nicht so. Gab es, ja, ging das noch eine Zeit lang weiter. Mhm. Gab es einen Vater in der Familie? Ja, der wollte mich umbringen. Der saß auf mich drauf. Also das weiß ich noch ganz genau. Wie, der wollte dich umbringen? Ja, der hatte seine Hände um meinen Hals damals. Der Vater auch? Mein Erzeuger, ja. Und der wohnte auch mit bei euch in der Familie? Ja, ja. Das ist schwerer Alkoholiker gewesen. Das heißt, du hast von dem auch die Gewalt erfahren? Ja, klar. Naja, das wusste ich nicht, das hast du mir nicht gesagt. Nein, ich wollte ja, deswegen sagte ich ja, ich wollte ja erst nochmal, erst damit so und dann... Ja, ja. Nein, das hat er eigentlich damit angefangen und mein damals, also das ist mein Stiefbruder, muss ich dazu sagen. Mhm. Und der hatte halt das vielleicht auch selber mitgekriegt, dass es vielleicht so sein muss. Ich weiß es ja nicht. Ich will ihn ja auch jetzt nicht um Gottes Willen in Schutz nehmen. Für mich ist mein Bruder gestorben. Das habe ich zu meiner Mutter gesagt, da komme ich später noch zu. Nee, nee, lass uns mal jetzt reden, später haben wir es vergessen. Der Bruder lebt aber noch. Mhm. Er ist aber für dich so symbolisch gestorben. Ja, das hatte ich meiner Mutter auch gesagt. Also ich wünsche meinem Bruder, der ist ein Rettungssanitäter. Ja. Und ich wünsche ihm einen schönen Unfalltod. Also für meinen Bruder habe ich nichts mehr über. Wie alt warst du denn, als du aus der Familie rausgegangen bist? Ich war 18,5. Ja. Und dein Verhältnis heute zu deiner Mutter, wie ist das? Die war eine Zeit lang ganz gut. Mhm. Und dann habe ich sie nochmal darauf angesprochen. Hast du mit Dings drüber gesprochen? Mhm. Also mit meinem Bruder. Mhm. Sagte, nein. Sie hatte selber... Auch hat sie mir dann Sachen erzählt. Also wir haben beide zusammen eigentlich auch geweint. Aber so ehrlich, also sie ist seit Jahren in psychiatrische Behandlung. Mhm. Hatte sie seitdem denn auch? Ich denken kann, ist sie in psychiatrische Behandlung. Und sie sagte nur einfach zu mir mal, also das hat ganz exzelliert, also das hat richtig geknallt Ende letzten Jahres. Hat sie mich rausgeschmissen oder hat gesagt, gib mir die Schlüssel wieder. Da habe ich dann gegen den Türrahmen gehauen. Weil sie sagte einfach zu mir, weißt du was, wenn du das nicht schaffst oder was, dann geh einfach zum Psychiater und dann ist gut. Hat sie denn auch noch Kontakt zu dem Bruder? Ja, ja, das ist jetzt der Beste wieder. Achso. Weil ich bin ja jetzt der Buhmann. Achso. Hm. Ich bin jetzt der Buhmann. Also schlimme Verhältnisse rundherum. Meine Mutter wohnt, weiß ich nicht, nicht 30 Sekunden um eine Ecke. Ja. Warst du denn mal aufgrund dieser... üblen Sachen, die dir da passiert sind als Jugendlicher, warst du mal in einer Behandlung, einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Ich war mal 6 Wochen in einer psychiatrischen Behandlung, ja. Aber das ging eigentlich von anderen Dingen aus. Nachhinein, denke ich mal, jetzt hat das damit aber zu tun gehabt. Hm. 6 Wochen ist ja, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, ist ja viel zu kurz, als dass man Hilfe bekommen kann. Wärst du denn bereit, dich auch auf eine längere Therapie einzulassen? Ich habe den Psychiatern damals, also ich habe mich damals umbringen wollen. Ich habe rumgeschlitzt und habe mir ein Seil gebastelt, an so einem Kanal gehalten und an so einer Brücke und so. Und ich hatte eine, sage ich mal jetzt, obwohl meine neue Lebensgefährtin jetzt neben mir sitzt, eine super Frau auch, und das ging halt daneben. Und da wärst du denn bereit für eine längere Therapie? Ja, das ist, ich kann nicht zum Psychiater. Für mich ist das so, ich sehe das bei meiner Mutter. Die rennt jahrelang zum Psychiater hin. Mhm. Nun gibt es ja Unterschiede zwischen Psychiater und Psychotherapeuten. Ich möchte, dass meine Psychologin dich ordentlich berät, Sven. Ja. Ich glaube, dass da einiges gemacht werden muss und dass du dringend Hilfe brauchst. Nein, auf jeden Fall auch von meiner Lebensgefährtin. Ich meine, sie hört sich das ständig an. Genau, genau. Aber im Endeffekt, gut, sie hat mir jetzt auch heute Abend jetzt, wo ihr angerufen habt, dein Team, war auch wunderbar, hat ja auch dann auch zugegeben, irgendwann nervt es natürlich, ja. Ne? Weil es so viele Sachen da... Absolut, deswegen muss irgendwas geschehen. Ich kann es dir nur dringend empfehlen. Okay. Und jetzt möchte ich dich bitten, aufzulegen und du wirst von... meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Okay? Okay, ich danke euch. Alles Gute von Herzen. Ja, tschüss. So, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:09 Uhr und ich sehe hier gerade in meinem Monitor, dass der Vorspann im Fernsehen läuft. Das heißt, die paar Sekunden warten wir jetzt noch auf die Leute vom Fernsehen und dann können wir hier ganz normal weitermachen mit unserer freien Themennacht. Ja, so ist das hier. So, liebe Leute, jetzt sind wir alle beisammen. Herzlich willkommen auch an die Fernsehzuschauer. Ein bisschen verspätet. Wir bitten das zu entschuldigen. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, ich begrüße herzlich den Andreas und der ist 36. Guten Morgen, Andreas. Und der ist immer noch 35. Oh, der ist immer noch 35. Ich bitte um Entschuldigung. Also Andreas 35. Gar nicht schlimm. Wir haben ja vor 2 Wochen schon mal telefoniert. Ich weiß nicht, ob du dich entsinnen kannst. Mein Stiefvater, Lungenkrebs und so weiter. Ja. Krankenhaus. Wir müssen miteinander reden, habe ich dir vor 2 Wochen erzählt. Ja, ja. Und jetzt ist es so, dass mein Stiefvater vorgestern verstorben ist. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen, dass du nochmal hinfahren solltest oder wolltest, um dich genau. mit ihm noch zu unterhalten. Richtig. Hast du es getan? Selbstverständlich. Ja. Wie war es? Erzähl. Wobei ich nicht hingefahren bin, sondern er kam dann nach Hause, letzte Woche Donnerstag. Mhm. Und ich bin dann halt auch hin zu meiner Mom. Mhm. Und kurioserweise war es eigentlich von da an eine sehr schöne Zeit. Mhm. Warum schön? Abgesehen davon, dass es ihm halt ganz schlecht ging. Es war so, er kam nach Hause und ungefähr 2 Stunden später musste meine Mom irgendwie Apotheke zum Arzt gewisse Sachen regeln und ich habe dann auf ihn aufgepasst, sozusagen. Wir sollten nochmal dazu sagen, dass du zu deinem Stiefvater eine sehr gute Beziehung hattest. Zum Schluss hin, ja. Ja, das hast du mir so erzählt damals. Zum Schluss hin, ja, genau. Mhm. Und ich habe mich dann zu ihm gesetzt, habe ihm erzählt, dass mir mein Verhalten von früher, so Pubertätszeit, sehr leid tut, weil wir haben uns da eigentlich beide unnötig schwer gemacht. Mhm. So Machtkämpfe, was man halt so macht, wenn man pubertiert. Ne? Da deine Mutter, schon mal so Sachen, deine wie, Mutter, du bist nicht mein Vater, lass mich in Ruhe. Genau, deine Mutter ist mit ihm zusammengekommen, da warst du wie alt? 3 oder 4. Ja, also hat mir damals auch schon gesagt, du bist ja quasi dann mit diesem Mann als deinem Vater aufgewachsen. Ja, ist mein Vater. Mhm. So ist es. Mhm. Und da liegt dieser Mann, da liegt mein Vater, wenn man so will, in diesem Pflegebett, ist halbseitig gelähmt und drückt mich mit einem Arm so fest, dass ich gedacht habe, mir bleibt die Luft weg. Und er sagt zu mir, ich soll mir keinen Kopf machen, es ist alles gut und er hat mich lieb und ich wäre sein Sohn. Toll, ne? Und von dem Moment an war klar, den lasse ich nicht mehr allein, bis er geht. Mhm. Mhm. Das war völlig außer Frage. Ich bin dann abends noch nach Hause. Mhm. Aber am Sonntagabend hat er gesagt, da hat er erst zu meiner Mama gesagt, ich liebe dich. Und das kam wirklich selten vor. Eigentlich sagt sie, ich liebe dich und er, ich dich auch. Mhm. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, da habe ich schon schlucken müssen. Mhm. Und dann wollte ich nach Hause fahren und sag so, ja, ich komme dann morgen früh wieder und dann machen wir das schon. Und dann sagt er, bleib hier. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, was, wie? Ja, und dann bin ich nochmal schnell nach Hause und habe mal Klamotten geholt und ja. bin dann da geblieben bis heute. Ja. Das heißt, du warst dabei, als er gestorben ist? Ja. Auch in dem Sterbemoment? In dem Moment nicht, nee. Nee. Wie war denn sein Zustand so in den letzten Stunden? Oh, richtig schlecht. Also der hat Montag angefangen mit so Atemaussetzern, mhm. dass er wirklich da gelegen hat und man hat gedacht, so jetzt atmen. Und so eine halbe Minute, dreiviertel Minute hat er gar nicht mehr gehabt und dann wie so ein Ertrinkender. Mhm. Und das ging dann wirklich von Montag bis Mittwochmorgen. Ja. Und ich bin dienstagsabends noch arbeiten gewesen. Ja. LKW gefahren, kam so um so 12:30 kam ich nach Hause. Mhm. Und bin dann zu ihm, zu meiner Mutter nach Hause, mhm. nicht zu mir nach Hause. Ne? Mhm. Bin dann in die Wohnung rein. Meine Mutter war wohl wach, hat sich aber nichts anmerken lassen. Ich ganz leise rein, hab mich dann schlafen gelegt, bin so gegen 2 Uhr eingeschlafen. Mhm. Und um 6:15 wach geworden. Und das ist eigentlich ungewöhnlich. Ja. Und kurz darauf kam dann auch schon meine Mutter rein. Ich muss dazu sagen, man hat nicht gemerkt, also ich habe nicht gewusst, dass es so früh ist. Mhm. Und fragt mich, ob ich ihr mal helfen könnte, weil er brauchte eine neue Windel. Ja. sagen wir es so. Ja. Ich so, ja, ich sag, willst du nicht auf den Pflegedienst warten? Da sagt meine Mutter, es ist 6 Uhr morgens, bisschen früh für den Pflegedienst. Dann habe ich ihr halt geholfen, da das alles sauber zu machen und alles wunderbar. Und dann sind wir erstmal Kaffee trinken. Und dann hat er aber, ich habe den dann in der Küche röcheln gehört. War er denn da, als ihr das gemacht habt, bei Bewusstsein? Ja, jein. Ja. Also er hat am Abend vorher eine ziemlich starke Morphium- und Valium-Spritze gekriegt. Ja. Sollte eigentlich danach auch gleich einschlafen. Und dann habt ihr Kaffee getrunken und ihr hört das Röcheln im Nebenzimmer. Genau. Und das war das Signal dann, dass es zu Ende geht. Also da habe ich schon gemerkt, so hier, ich glaube, heute ist es soweit, habe ich gedacht. Und dann bin ich zu ihm rein, meine Mom ist ins Bad. Dann habe ich ihn so an die Hand genommen und in den Arm genommen und habe ihm halt gesagt, dass man auch loslassen muss. Weil er hat die Tage vorher wirklich so, der hat richtig Angst gehabt zu gehen. Er hat Angst, man konnte das sehen, irgendwas passte ihm nicht. Wo warst du denn dann, als er gestorben ist? Im Nebenzimmer. Das war ein Zufall, oder? Das, ja, ich will nicht sagen Zufall. Als meine Mom dann aus dem Bad kam, sagt sie noch so halb im Scherz, darf ich mich auch mal da hinsetzen? Ja, klar. Achso, denn deine Mutter war dann dabei, als er gestorben ist? Genau, ja. Und dann bin ich raus und habe meine Frau angerufen und habe ihr gesagt, ich glaube, es ist heute soweit. Und das Telefonat hat vielleicht eine Minute gedauert oder so, höchstens. Und bin dann wieder zurück ins Schlafzimmer. Ich bin, glaube ich, vorher noch mal kurz aufs Klo und dann ins Schlafzimmer zurück. Und komm so zur Tür rein und meine Mutter schaut mich an und legt einen Finger auf die Lippen. Ich soll leise sein. Und ich guck noch mal und dann habe ich nur gesagt, nee. Da war er verstorben. Das war's dann. Und dann hat das geschafft gehabt. Das ist interessant, hat deine Mutter, die den Zeigefinger auf die Lippen gelegt, dass du still sein solltest. Genau. Aus Respekt vor dem Toten. Richtig, genau. Ja. Und dann bin ich zu ihr hin, hab sie in den Arm genommen, dann haben wir erstmal eine Runde geheult. Und dann hat sie mich gefragt, ob er es geschafft hat. Ich glaube, der hat es geschafft. Und dann bin ich hingegangen, hab am Hals den Puls gefühlt und hab dann zu ihr gesagt, ich glaube, das war's. Und dann hat sie um kurz nach 8 einen Doc angerufen. Und der kam auch ganz schnell und hat dann den Tod festgestellt und hat gesagt, er muss aber in 6 Stunden nochmal wiederkommen. Das heißt, solange... Er muss den Tod zweimal feststellen. Ja, das heißt, solange ist er dann bei euch in der Wohnung geblieben? Er war bis abends um 7 bei uns. Bis abends um 7. Bist du denn auch immer wieder in dem Zimmer gewesen, in dem Sterbezimmer? Ja. Und hab ihn auch ganz oft gestreichelt und geküsst und so. Das war überhaupt kein Problem. Ich bin ganz beeindruckt von dem, was du erzählst, Andreas, weil bei unserem letzten Gespräch... war es ja so, dass du ihn vielleicht gar nicht mehr im Krankenhaus besuchen wolltest. Richtig. Ja, so war es ja. Genau. Und was mich wirklich in dem Moment, also ich habe ja so, man fragt sich ja immer, was kommt dann? Ich weiß natürlich immer noch nicht, was dann kommt. Aber ich bin mir seit Mittwoch 100%ig sicher, dass das, was dann kommt, gut ist. Ob du mir das glaubst oder nicht, so gegen 10 Uhr gehe ich in das Schlafzimmer rein, gucke so und denke, drehe ich jetzt durch? Der lächelt doch. Der hat gelächelt. Der hat ganz friedlich dagelegen und gelächelt. Das heißt, die Muskeln haben sich ganz entspannt. Genau. Und der sah ganz friedlich und gut aus. Genau. Die Schmerzen waren vergessen. Ja, er hatte auch so Flecken auf den Händen, die waren auch weg. Und er hat ganz entspannt dagelegen, er sah auch überhaupt, war natürlich immer noch super dünn. Aber er sah vom Gesicht her überhaupt nicht mehr krank aus. Sagst du nochmal, wie lange dein Vater erkrankt war? Ende August, Anfang September. Ja. So ein knappes halbes Jahr. Eigentlich war er vorher schon erkrankt. Das wird ja vorher einfach noch nicht gemerkt haben. Ja. Aber so von Diagnosestellung bis jetzt war so ein halbes Jahr. Ja, es war eine Krebserkrankung. Genau, Lungenkrebs. Ja. So ist das. Ich glaube, dass du sehr froh sein kannst, dass du das alles so miterlebt hast. Ja, ich glaube auch. Das ist für dich gut, das ist für deine Mutter gut. Und für ihn war es ein großes Glück, dass du ihm das hast nochmal so sagen können und dass du da warst. Ich bin ganz sicher, dass er ganz, ganz glücklich war, dass ihr beide bei ihm wart. Also im Nachhinein denke ich das auch, ja. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, wo ich jetzt schon weiß, die möchte ich nicht missen. Obwohl man anfänglich Angst davor hat, ne? Ich hatte große Angst davor, keine Frage. Aber als er dann zu Hause war, das war überhaupt kein Problem. Wir haben ihn dann freitags nochmal in diesen Rollwagen gesetzt und haben ihn durch die Wohnung gefahren. Und ich glaube, wenn das einer gesehen hätte, wir hatten diese Fußstützen noch nicht an dem Stuhl dran. Mhm. Das heißt, meine Mama hat ihn von hinten festgehalten und geschoben. Mhm. Und ich habe ihm von vorne die Beine festgehalten und bin so vor ihm hergekrabbelt, damit er sich nicht die Füße in diesem Stuhl einklemmt. Mhm. Mhm. Weil wir die Fußdinger nicht gefunden haben mit all der Hektik. Ja. Aber er ist halt nochmal durch die ganze Wohnung und konnte sich die ganze neue Wohnung anschauen und. Genau, dann hat sie erzählt, dass seine Mutter in eine neue Wohnung gezogen ist. Und er hat sie dann eben auch nochmal gesehen, die neue Wohnung. Ne? Er wollte unbedingt in die neue Wohnung. Meine Mutter wollte auch, dass er unbedingt da reinkommt. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Andreas, ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast und uns das erzählt hast. Ich glaube, dass du vielleicht auch da so einen Anschluss geben kannst für andere Leute, die in so einer ähnlichen Situation sind, dass man sich dieser Situation stellen sollte. Selbst meine Frau hat gesagt, ich habe sie dann, wie gesagt, angerufen, nochmal sofort danach, ne? Und sie hat dann früher Feierabend gemacht, kam nach Hause und hat auf dem ganzen Nachhauseweg gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt da reinkomme, dann liegt der da noch, oje, oje. Mhm. Und ist dann rein und hat, eben habe ich noch mit ihr darüber gesprochen und sie hat dann gesagt, das war ganz friedlich, das war völlig in Ordnung. Ich glaube überhaupt auch, dass man, nicht schlimm. Dass man ein größeres Verständnis für das Leben hat, wenn man den Tod so nah miterlebt hat von einem anderen Menschen. Das war schlimm, klar, logisch. Ich bin tierisch traurig und ich habe auch jetzt schon fast ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz so viel Schiss vor der Beerdigung, aber natürlich auch irgendwo Angst, klar. Mhm. Aber ich glaube, die Erfahrung, die war sehr richtig. Das Ganze, ja. Absolut. Ja. So, jetzt grüßt du sehr herzlich deine Mutter von mir. Aber sicher doch. Und wünsche dir und deiner Mutter alles Gute. Danke. Und danke dir sehr, dass du nochmal angerufen hast. Kein Thema. Alles Liebe, alles Gute, Andreas. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Schönes Wochenende. Mach's gut. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer, die auch Jenny gewählt hat. Und Jenny ist 18 Jahre. Guten Morgen, Jenny. Hi. Hi, Jenny. Ja? Weswegen hast du angerufen? Ich habe Schlafstörungen. Schlafstörungen? Ja, ganz krass. Erzähl mal. Ich habe schon länger Schlafstörungen und... Wie lange schon? Gestern, eigentlich schon, seit ich klein bin, aber da war es noch nicht so schlimm, also da ging es noch. Mhm. Ja, und am Freitag rief meine Klassenlehrerin an und meinte, weil ich halt auch selten zur Schule komme, wenn ich am Montag nicht komme, dann war es das immer quasi. Also du gehst nicht zur Schule, weil du so müde bist und nicht... Ja, also jetzt bin ich quasi so 3 Tage durchgehend wach und dann irgendwann falle ich quasi, sage ich mal, einfach so um und muss dann 12 Stunden lang schlafen. Und dann du bist dann, wenn es schlimm läuft, mehrere Nächte komplett wach? Ja. Und wirst nicht müde? Ja, doch, irgendwann dann. Ja, nur gut, nach 3 Tagen oder 3 Nächten. Ja. Erzähl mir nochmal weiter mit der Lehrerin. Was ist dann da weiter passiert? Sie meinte... Ja, wenn ich am Montag nicht in die Schule komme, dann bin ich unbenotbar und dann war's das. Und das Problem ist, dass ich weiß, dass es mir ziemlich schwer fallen wird, am Montag in die Schule zu gehen. Weil? Ja, ich denke mal, ich bin ja schon seit gestern wieder wach. Und wenn ich dann Sonntagabend dann, ich weiß nicht, ob ich dann Sonntagmorgen eventuell dann einschlafe und dann... weiß ich, dass gar nichts mehr geht. Ich bekomme ja nicht mal mit, wenn meine Mutter mich dann morgen so weckt oder so. Wenn du so diese Nächte wach bist und dich hinlegen würdest, in diesen, wenn es tiefe Nacht ist, was passiert dann? Was passiert dann? Wenn ich versuche zu schlafen, dann denke ich nach Ewigkeiten und ich habe auch das Gefühl, dass ich deswegen teilweise nicht schlafen kann, weil ich echt über alles nachdenke. Über was denkst du denn hauptsächlich nach? Über mich, über mein, ich will jetzt nicht so krass übertreiben, aber verkorkstes Leben, könnte man das so nennen, ich weiß nicht, also ich meine, es ist schon traurig, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt und so und weil man müde ist und nachdenken muss und ich habe mal ein besseres Gefühl, das kann man so sagen. Hast du große Sorgen? Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich halt irgendwie Ach, ich bin noch so jung. Ich möchte schon noch irgendwie, weiß ich nicht. Du sagst verkorkstes Leben. Beziehst du das jetzt auf diese Schlafproblematik oder gibt es sonst auch noch große Probleme? Ja, nee, ist eigentlich, weil ich halt mein Leben nicht genießen kann. So, ich sitze halt nur zu Hause, ne? Und wenn ich dann mal weggehe, dann... Kannst du es nicht genießen wegen der Schlafgeschichte oder... Ja, es ist echt, man kann sich nicht vorstellen, wie krass es ist, wenn man nicht schlafen kann. Doch, ich glaube, ich kann mir das vorstellen und finde es auch ganz schlimm. Hast du einen Freund? Nö. Nee. Hattest du schon mal einen Freund? Ja, natürlich. Ja. Hast du eine Freundin oder eine gute Freundin? Ja, die habe ich. Naja, ich frage so, es kann ja sein, dass du sehr einsam bist. Aber hätte ja auch sein die können. Die verstehen das natürlich halt nicht. Also die sagen danach... Muss einfach versuchen zu schlafen. Ja, oder es gibt irgendwie so einen tollen Tipp. Trink doch mal heiße Milch mit Honig oder sowas. Genau, oder kaum mal Baldrian. Das hilft bestimmt. Ich habe das versucht, aber irgendwie... Also, so wie du das jetzt schilderst, klingt das für mich hochpathologisch. Das heißt also sehr, sehr krankheitsbedingt. Ja. Warst du denn schon bei einem Arzt deshalb? Ja, ich war vor einem Monat beim Arzt. Und der meinte, naja, da gibt es so Kliniken und so, aber irgendwie ist es... Ich kann mich mit Kliniken nicht so anfreunden, also ich halte davon nicht wirklich viel. Und, also du warst bisher nur einmal beim Arzt und in all den ganzen... Nee, also ich habe eine Therapeutin die ganze Zeit und immer noch und sie hatte mich dann zu so einem Typen geschickt, der viel Ahnung davon hat und der meinte dann, ja, ich kann dir auch Tabletten verschreiben, aber du musst wissen, bei den Tabletten tust du... zunehmen und sehr viel und ich möchte nicht zunehmen. Ja, das ist ja auch nicht die Lösung, dass man da Schlaftabletten nimmt. Nein. Du bist bei einer Therapeutin. Warum bist du bei einer Therapeutin? Ja, genau deswegen bin ich, also habe mich dann dazu bereit erklärt, deswegen zu gehen. Wie lange weil schon? Meine Mama der Meinung war, dass das halt davon kommt, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt seit Sommer letzten Jahres gehe ich. Das war schon eine ganze Weile. Hast du denn den Eindruck, dass das was bringt, die Gespräche mit der Therapeutin? Also es ist eine gute Freundin von meiner Mama. Ich mag die auch. Das ist schon mal ziemlich gut, weil die letzte habe ich nämlich gar nicht gemocht. Weil da durfte ich Bilder malen und so. Ach, da gab es schon eine vorher. Ja, aber naja, da haben wir Brettspiele so gespielt und ich habe mich ziemlich doof gefühlt. Und bei der jetzt? Und jetzt, ja, wir reden und sie ist wie eine gute Freundin. Aber, na, also... Ich sag mal, es geht sehr langsam voran. Also. Oder es geht nicht voran. Doch, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, so ganz langsam. Na, immerhin, wenn es vorangeht, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, aber wir sind jetzt immer noch dabei, dass sie meinen, dass es von den Trennungen meiner Eltern kommt. Also du, ganz weit hergeholt, sagen wir, das ist schon Ewigkeiten her. Und ja, meinte halt, kann ja sein. Ja. Du lebst alleine mit deiner Mutter? Ja, meinem kleinen Bruder. Ja. Hast du eine große Angst in deinem Leben? Ja, ich habe ziemlich Schiss, dass ich jetzt keinen Abschluss dann habe und ich habe mir schon ziemlich hohe Ziele gesetzt, was Studium und so angeht und ich habe halt echt Schiss, dass es nicht klappt. Das heißt, du setzt dich da selbst schon sehr unter Druck. Was ist denn das für ein Ziel? Was ist das für ein Ziel, was du dir? Studium, Musikstudium und dann... Musikstudium? Ja, und dann ganz viel. Ich wollte ganz viel machen und so. Und ja. Ich finde das ja gut, wenn man Pläne und Träume und Ziele hat. Aber man darf es natürlich auch nicht übertreiben, weil man sonst wahnsinnig wird und Stress kriegt und Angst hat und so weiter. Ja. Und ich habe ja jetzt schon mal ein Jahr an der Schule wiederholt. Also, Du bist auf dem Gymnasium? Ja. Ja. Also Jenny, da ich ja nun auch ein Mensch bin, der unter Schlafproblemen sehr stark gelitten hat und leidet, kann ich das erahnen, was in dir vorgeht, weil wenn man Schlafmangel hat und nicht schlafen kann, ist das ganz schlimm und man wird irgendwie mürbe und man ist ein Nervenbündel. Ja. Ich sag's dir, nimm das sehr ernst. Und wenn ein Fachmann, der offensichtlich da Ahnung von hat, dir eine Klinik empfohlen hat, eine spezialisierte Klinik. Halt mach es. Das Problem ist auch, dass ich wegen einer Vorgeschichte ziemlich, also ich sag mal, eine Phobie vor Kliniken habe. Also ich kann es irgendwie nicht. Ich hasse Kliniken allgemein. Ach so. Gut, ja, dann musst du mal was Ambulantes überlegen. Es gibt ja auch Schlaflabore. Kennst du? Ja. Schon mal von gehört. Da sind auch Spezialisten. Ich weiß nicht, ob du in der Nähe eine Universitätsklinik wohnst. Ja. Ja. Wo man auch mal Kontakt aufnehmen könnte und mal mit den Leuten, die nichts anderes den ganzen Tag machen, als sich mit Schlaf beschäftigen, sich da mal auseinanderzusetzen. Du kannst ja nur gewinnen. Du siehst ja, wie weit es jetzt schon gekommen ist. Und du hast Angst, dass die Schule nicht funktioniert. Du bist nervlich angespannt. Ich würde an deiner Stelle alles ausprobieren, was erstmal möglich ist. Na, aber ich weiß nicht, manchmal da... Ich habe halt auch Probleme damit, was andere sagen und so. Es klingt echt blöd und so, aber ich weiß nicht, also... Wie meinst du das, was andere sagen? Ja, ich meine, wenn jetzt irgendjemand so kommt, ah, die geht in die Klinik und so, das klingt so... Ach, aber Jenny, jetzt pass mal auf. Das ist aber echt... Das ist wirklich albern. Ah, ja. Das ist wirklich albern. Außerdem kann das eine Klinik sein, die eher sowas ist wie ein Sanatorium. Aber vielleicht muss es ja gar keine Klinik sein. Jetzt geht es doch in allererster Linie darum, dass dir geholfen wird. Ja. Und das ist keine Schande, irgendeine Erkrankung, auch eine seelische, psychische Erkrankung zu haben oder irgendein Defekt zu haben, irgendwas. Das ist keine Schande. Dafür sind die da, um das zu reparieren. Das haben die gelernt. Okay. Damit du dann auch ein normales Leben wieder führen kannst. Ja. Versucht denn deine Therapeutin dich nicht auch in diese Richtung? Ja, immerhin hat sie dich ja zu dem Arzt schon mal geschickt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Sie weiß halt auch, dass es damals halt zu dem Fall gekommen ist, warum ich halt Angst vor Kliniken habe. Und sie versucht es halt irgendwie. Warum hast du denn Angst vor Kliniken? Also, ich habe mir mal versucht, das Leben zu nehmen. Ich bereue es total. Also, das jetzt, also würde ich nie wieder tun. Wie alt warst du da? 16, glaube ich. Ja, ja, und da hat meine Mama mich abholen lassen von Krankenwagen mit einem Beschluss. Den hat sie sich dann irgendwie 5 Minuten vorher irgendwie von so einem Arzt, weiß ich nicht. Und hat sie mich da hingebracht und mir ist ziemlich schnell klar geworden, dass das ein Fehler war und da saß ich da auf der Geschlossenen mit Leuten, die sich, also ich hatte eine im Zimmer, die hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie sich umbringen will und hatte dich bis zu den Knochen immer aufgeschnitten und ich war mit ganz kranken Leuten in einer Gruppe zusammen, auf einer Geschlossenen, durfte nicht raus und sie hat mich da echt drin gelassen und sie kam auch in die Klinik, hat mich besucht und hat das gesehen und ich habe gesagt, bitte hol mich raus. Verstehe. Ich hätte nur einmal sagen müssen, dass sie mich rausholen muss und sie hat mich da drin gelassen. Also das verstehe ich, dass man da natürlich erstmal ein Schockerlebnis hat. Diese Art von Klinik, die ich meine, sind nur wahrlich nicht so, sondern das sind, wie gesagt, das ist irgendwie... Wie auch immer, Jenny, du musst etwas, ich kann dich nur animieren, etwas zu unternehmen. Und wenn du wirklich Angst vor der Klinik hast, dann versuche dir einen guten ambulanten Schlaffachmann heranzuholen, dass du dahin gehst. Lass es nicht so weiterlaufen. Okay. Also wir können dir gerne auch nochmal ein paar Adressen von dem einen oder anderen Schlaflabor geben. Wenn du das gerne möchtest, dann kannst du da mal anrufen und dich mal beraten lassen von denen. Dann bist du wieder einen Schritt weiter. Mal sehen, was die sagen. Ne, das ist doch ein ganz guter Plan. Wir geben dir mal die Adressen und dann rufst du da an und dann guckst du für dich weiter. Okay. So, liebe Jenny, dann wünsche ich, dass das erfolgreich ist und dass der Anruf hier auch was gebracht hat. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich an. Kann ich noch eine Community grüßen? Ja, ganz schnell. Ich grüße ganz lieb Frau Facker und Hugo TV. Okay. Alles Gute, Jenny. Wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.34 Uhr haben wir. Tiefe Nacht. Kurz nach 2:30. Und wer ist jetzt bei mir und schläft auch noch nicht? Rosi, 56. Guten Morgen. Rosi! Ja, hallo, ja. Domian. Hörst du mich nicht? Hallo, Domian. Ja, hallo, Rosi. Ja, vielen Dank, dass ich dich endlich mal sprechen kann. Sehr gerne. Um was geht's denn? Es geht darum, ich bin jetzt 3 Jahre Witwe, seit, jetzt im Januar 3 Jahre ist das. Mhm. Und ich kann einfach nicht loslassen, Domian. Mhm. Ich gehe nicht raus, ich möchte keinen kennenlernen. Ich habe 2 große Söhne, 3 Enkelkinder. Und ich sah nämlich so ab vor, ich war nicht zur Taufe. Ich war jetzt neulich nur einmal zum Geburtstag, weil mein großer Sohn mich dazu überredet hat. Ich trenne mir von den Sachen von meinem Mann nicht. Mhm. Und ich meine, so wenn, ich habe vielen Leuten jetzt bei dir auch schon das gehört, dass sie auch viel Probleme haben. Und meine Kinder sagen auch, wenn ich nicht rausgehe, werde ich auch nie einen anderen Partner kennenlernen. Naja, um, so weit müssen wir ja noch nicht denken über einen anderen Partner. Nein. Wir wollen ja Schritt für Schritt denken. Du bist, ja. Du bist so in der Regel immer alleine zu Hause? Immer alleine zu Hause. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen gewesen? 35 Jahre, Domian. 35 Jahre. Ich war 17 Jahre alt, da war ich mit einem anderen Mann schwanger, ich war aus dem Heim abgehauen und der hat mich, mein Mann hatte da zur Zeit auch noch keine feste Arbeit, da hatte er das alles privat bezahlt, die ganze Geburt und alles. Und ist dein Mann? Ja. Und dann habe ich, dann haben sie mir das Kind weggenommen, dem ersten, durch meinen Eltern. Weil ich aus dem Heim abgehauen war und mein Mann hat mich dann versteckt und das alles. Und dann hat mein Stiefvater das doch rausgekriegt, wo wir sind. Dann war ich dumm, hatte ich einen Anwalt eingeschaltet. Ja, der hat gesagt, ja, vorübergehend soll ich das Kind erstmal im Heim geben. Habe ich auch gemacht und dann bin ich zum Anwalt gegangen, gesagt, ich müsste was unterschreiben. Ja. Ich hatte die Auflagen, alles gehabt mit. Aber sagen wir mal so, dass dein Mann sehr viel für dich getan hat. Sehr viel. Und dass der sehr an deiner Seite gestanden hat. Ja, ja, ja. Ist er vor 3 Jahren plötzlich gestorben? Für mich ist es plötzlich gewesen, Domian. Er war zwar nur immer auf der Intensivstation, die haben ihn voll aus dem künstlichen Koma wieder rausgeholt. Was hat er denn für eine Erkrankung? Ja, er hatte schon mehrere Schlaganfälle, den haben sie eine Niere weggenommen. Ja. Er hat mehrere Bypässe gehabt. Ja. Und das letzte, da hat er keinen Arzt gehabt, weil er Antikopf war. Der Arzt hatte dann gesagt, nein, er legt es nieder, er möchte sich bitte einen anderen Arzt suchen. Mhm. Dann hatte ich Tabletten und sowas für einen hohen Blutdruck und sowas, das hatte ich ja alles gehabt. Ich habe das ja gemacht. Ich habe Er war, ich höre daraus, er war schon ziemlich angeschlagen und auch ziemlich schwer erkrankt in der letzten Zeit. Ja, auch sehr rabiat mit den Kindern gegenüber auch. Haut doch alle ab, lasst mich in Ruhe. Ne? Dir gegenüber auch? Ja, auch. Oh, okay. Ja. Führst du das zurück auf seine schwere Erkrankung, dass er sich da etwas Wesens verändert hat? Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich kenne Mama nicht anders. Er hat so eine rabiate Art gehabt. Ach so, das war auch schon vorher so, als er noch gesund war. Ja, ja, ja, Domian. Wie war denn dann so die letzten Jahre eurer Ehe? So ein Dahinsiegen, Domian. Also gar nicht mal so ganz toll? Nein, gar nicht mehr, nein. Hat er dich auch schon mal geschlagen gehabt? Nein, Domian, nein, nein. Aber das hat er nicht, nein. Aber oft geschimpft? Ja, wochenlang mit mir da nicht gesprochen und das, ne? Mhm. Links liegen lassen und das tut vielleicht weh, Domian, als wenn er mir eine geknallt hätte wahrscheinlich, ne? Ich konnte ihn nicht frech machen, ne? Jetzt erklär mir, du hast ja wahrscheinlich auch viel schon in den letzten 3 Jahren darüber nachgedacht. Wie erklärst du dir das, dass du dich so eingekapselt hast? Weiß ich nicht, Domian. Weiß ich selber nicht. Ich durfte ja noch nicht mal zu meinen Kindern groß hinfahren, dann hat er schon hinterher telefoniert. Weil ich die Pflegeperson war von der Krankenkasse, weil er Pflegegeld gekriegt hatte. Und er sagte, du hast an meine Seite zu sein, du brauchst nirgends hinfahren. Das heißt, ich sag jetzt besserer Knast war das, ein besserer Knast. Ein besserer Knast sogar? Ja. Oh, das sind aber harte Worte. Das heißt, die Ehe zum Schluss war ein besserer Knast. Ja, er hat im Wohnzimmer Fernsehen geguckt und ich habe im Schlafzimmer so, Fernsehen. So, dann könnte ich ja jetzt sagen, dann sei froh, dass du aus dem Knast raus bist. Ja, ne, Domian, das sagen sie mir alle. Aber du bist alle nicht froh. Ja, ich weiß es. Warum, lass mich weiter fragen, warum verwahrst du die Sachen deines Mannes noch alle auf? Weiß ich nicht, Dominant. Denk drüber nach. Weiß ich nicht, kommen wir nicht weiter. Dass ich vielleicht nicht locker lassen will oder nicht glauben will, dass er weg ist, dass ich jetzt alleine bin. Natürlich ist ich denke immer, er kommt wieder in eine Tür rein. Ja, aber letztendlich hast du doch, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, eigentlich gar keine Sehnsucht, wieder in diesen Eheknast zurückzugehen. Nein, nein, das nein. Nicht mehr, nein. Eigentlich ich geht merke es auch, dass meine Kinder jetzt ganz anders aufleben. Eigentlich geht es dir besser jetzt als vorher. Ja, Domian, mir geht's besser, auf Deutsch gesagt. Aber wie soll ich sagen, ich bin ein Einsiedler geworden, weil ich das nicht anders kenne. Meine Kinder haben auch schon aufgegeben, mich irgendwie einzuladen. Es war Taufe, bin ich nicht hingegangen. Mhm. Da sagte meine Schwiegertochter, du bist für uns keine Oma, du weißt, wo wir wohnen. Wenn du auch nicht das Finanzielle hast, dann geben wir dir das. Oder Rosi, lass uns mal etwas vereinbaren. Ja. Ich finde, man muss, wenn man, du sitzt ja im Moment ein bisschen in der Falle, habe ich den Eindruck. Mhm. Du kommst ja da nicht raus. Du fühlst dich ja wie eingekerkert. Ja, ich hatte einen Mann kennengelernt gehabt, Madomian, überm Chat. Also so ist es nicht. Ja. Und an den hank ich. Er hat gesagt, ich bin auch aufgeblüht. Das habe ich gemerkt. Ja. Und dann war, aber der hat dann von heute auf morgen Schluss gemacht wieder, mhm, ne? Okay, jetzt, ich wollte gerade was vorschlagen. Mhm. Können wir vielleicht eine Vereinbarung treffen? Jetzt, wir haben das Wochenende liegt vor uns. Mhm. Du hast mal wieder viel Zeit, so wie immer. Ja. Ne? So, jetzt setzt du dich morgen früh dran, mhm, und gehst die ganze Wohnung durch und packst alle Sachen zusammen, die deinem Mann gehört haben. Mhm. Und dann überlegst du, ob die Sachen weggeschmissen werden oder ob, mhm, du die in die Altkleidersammlung gibst. Mhm. Dann tust du sie schon mal in den Müllsack rein. Ja. So, dass alles, was an ihn noch so erinnert, du kannst ja, wenn du ein Bild haben willst von ihm, lass es da, aber, mhm, versuche alles wegzuräumen aus deinem jetzigen Leben, was, mhm, noch an ihn erinnert. Das ist der erste Schritt. Mhm. Ja. Ich sag dir, das hat schon eine große Wirkung. Ach, das glaube ich, ja. Das wird dir morgen, das wird dir schwer fallen. Ja, das glaube ich. Aber da musst du dich jetzt zu zwingen. Wenn, mhm, du dich jetzt nicht zu zwingst, dann lässt du dich zu sehr hängen. Ja, das stimmt, ich lasse mich hängen. So, und das darf nicht sein. Weil, so wie du mir das gerade geschildert hast, war das auch kein Zuckerlecken die letzten Jahre. Nein, war nicht. So, das heißt, du bist ja 56 Jahre, du hast eine ganze Menge mitgemacht. Ja, das, du kannst das jetzt auch nochmal als Chance für einen Neustart sehen. Aber, mhm, dafür musst du auch ein bisschen was tun. Ein bisschen musst du von dir aus auch tun. Ja, ich versuche es, du gern. So, das ist das Erste. Das andere ist, dass du dir einen kleinen Plan machst, sagen wir mal so für die nächsten 2 Wochen, was du dir so eventuell zutraust an Unternehmungen. Vielleicht einen Besuch bei einem Enkel, einen Besuch bei einem Kind. Nicht zu viel, damit es nicht zu viel wird. Aber dass du dir das schon mal vornimmst, schreibst dir auf und dann machst du es. Ja, das habe ich mir wahrscheinlich verschanzt. Dass die, meine Schwiegertochter, die sagt schon, also die haben schon eine andere Oma für das Enkel. Die wird jetzt ein Jahr alt. Sie zeigt mir die Abweisung, dass ich mich nie gekümmert habe. Wer ist denn dir noch wenn am nächsten im Moment von den Verwandten oder Kindern? Gar keiner im Moment. Gar keiner. Du musst so verstehen, ich bekomme Hartz IV, ich bekomme eine kleine Witwenrente. Mhm. Und ich brauche nicht viel. Ich gehe einkaufen und kann mir von dem bisschen Geld noch weglegen. Wenn die Geld sich von mir leihen wollen, Domian, dann kommen sie runter. So, und okay, wenn da erstmal eine Tür vor ist, vor den Enkeln, ich glaube, die kann man irgendwann auch wieder aufmachen. Wenn die merken, dass du dich verändert hast, sind die vielleicht auch freundlicher. Aber lass mal das. Die Enkel ja, die Kinder ja, aber das ist die Schwiegertochter, die eine. Mein kleiner Sohn hat sich sehr bemüht. Okay. Mein großer Sohn wohnt ja sogar hier oben im Haus. Pass auf, Rosi, keine Ausreden jetzt. Du weißt, ich kenne dein Leben nicht so genau. Du weißt, wen du am ehesten jetzt besuchen könntest. Wer am offensten ist für dich. Mein Sohn, mein so, Opa. Und dann fängst du damit an. Mhm. Du musst es Schritt für Schritt machen. Ja. Und dann werden wir dir jetzt noch ein paar Adressen von Trauergruppen an die Hand geben. Mhm. Dann kommst du nämlich auch wieder unter Leute. Du musst jetzt unter Leute kommen. Du musst einfach nach vorne blicken. Ja, das hatte ja auch mein Sohn gesagt am 15. Februar. Mama, wenn du in der Wohnung bleibst, kannst du nie jemanden kennenlernen. Genau. Ich finde das ja mit dem Chatten gar nicht so dumm. Wenn du das weitermachst, dann... Nein, im Moment habe ich es nicht gemacht. Mach es ruhig weiter. Ja, aber das ist... Wie soll ich das sagen, Domian? Das ist vielleicht auch eine glatte Verarschung. So. Ja, ich möchte jetzt die Texte nicht sagen, die im Fernsehen. Manche gehen auf Hotseiten oder hier, sagen wir mal... Okay, verstehe. Lassen wir das mal sein. Aber wir haben jetzt schon mal eine Vereinbarung getroffen, ne? Was du am Wochenende tust, was du in der nächsten Woche dir, dass du dir da etwas vornimmst. Mhm. Und wir werden dir jetzt ein paar Adressen an die Hand geben, dass du in eine Trauergruppe kommst. Fände ich ganz super, dass du damit gleichermaßen betroffene Menschen dich unterhalten kannst. Ja, so, ich danke. Jetzt legst du auf und Magdalena ruft dich an. Ja, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Wünsche ich dir auch und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss, Domian. So, liebe Leute, ich möchte euch jetzt schon mal hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. Unser Wochenthema nächste Woche Mittwoch heißt: Dieser Job hat mich kaputt gemacht. Und ich möchte in der nächsten Woche mit Leuten reden, die einen extrem belastenden Job hatten und das nicht mehr ausgehalten haben, aus welchen Gründen auch immer, die durch ihren Job schwer erkrankt sind oder die einen schweren Arbeitsunfall hatten. Also wenn ihr gerne nächste Woche mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann mailt uns doch schon mal unter domian@wdr.de oder ihr könnt auch faxen. Habe ich lange nicht gesagt, aber das kann man auch unter 0800 220 50 51. Die Telefonnummer hinten ist ja 50 und die Faxnummer ist 51. Also das könnt ihr sehr gerne auch machen. So, Freitagnacht. Wir machen weiter mit der freien Runde und hier ist die Anja. Die ist 34. Guten Morgen, Anja. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Um was geht's? Ganz großes Problem mit meinem Lebensgefährten oder noch Lebensgefährten. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Wir sind seit über 6 Jahren zusammen, haben vor 3 Monaten unser Baby auf die Welt gebracht. Was Gratulation. Danke. Alles gesund, alles fit? Ja, er ist 4 Wochen zu früh, aber es hat alles aufgeholt. Sehr gut, sehr gut. Und mein Lebensgefährte hat mich die komplette Schwangerschaft über betrogen, hat dann wieder versprochen, alles ist wieder schön und macht dann nie wieder. Wie hast du es rausgekriegt? Durch einen dummen Zufall. Ich habe das gemerkt irgendwo und er hat immer alles abgestritten und dann habe ich eine Überweisung, so einen Überweisungszettel gefunden, wo er eine Überweisung getätigt hat, die er mir nicht erklären konnte. Und dann habe ich nachgeforscht und dann ist rausgekommen, er hat einen Stern gekauft, diese Sterntaufe. Einen Stern gekauft? Ja, für diese andere. Ach. Und dann habe ich da angerufen, ich habe das im Internet. Wie viel hat er da ausgegeben für? 75 Euro. Ja. Dann habe ich dort angerufen und die haben mir dann gesagt, wo das Ganze hingegangen ist, diese Urkunde und so weiter. Und dann hat er mir erst erzählt, er hätte nur gechattet, also kennt die nur aus dem Chat und so weiter. Und dann habe ich natürlich behauptet, dass er niemals so ein Geschenk machen würde, wenn man jemand erst 2, 3, 4 Wochen kennt. Natürlich nicht. Und dann sowas halt macht. Ja, und irgendwann hat das dann zugegeben, weil ich dann auch wirklich nachgebohrt habe. Hat dann im Oktober die ganze Geschichte beendet. Im November ist unser Baby auf die Welt gekommen. Ist er übrigens in dieser Zeit, als er fremdgegangen ist, immer nur mit dieser einen Frau fremdgegangen oder gab es da sogar mehrere, soweit du weißt? In der Vergangenheit gab es, ich weiß, von 6 Frauen. 6 Frauen. So, jetzt kam das Baby auf der Welt und dann? Dann war alles ganz toll und super Papa und ganz stolz und ich liebe dich ja so und wir heiraten dieses Jahr und aktuell ist er jetzt gerade wieder bei einer anderen. Ja, das ist ja der Hammer. Ja. Das ist ja der Hammer. Du sagst, ihr seid 6 Jahre zusammen. Über 6 Jahre, ja. Wann fing das an mit dem Fremdgehen? Nach 2 Jahren. Schon? No. Ja. Und jetzt ist er schon wieder bei einer anderen? Ja, aus dem Bekanntenkreis. Und das weißt du sicher? Das weiß ich sicher. Woher weißt du das diesmal sicher? Das ging schon letztes Jahr los, auch durch eine Telefonnummer wieder rausgefunden. Dann hat er immer abgestritten, überhaupt irgendwas mit der zu tun zu haben. Jetzt hat's jemand gesehen, dann habe ich ihn drauf angesprochen und dann hat er dann auch erst abgestritten, dann gesagt, naja, er war nur mal einen Kaffee trinken, weil ist ja eben aus dem Bekanntenkreis und wäre ja nicht schlimm. Da habe ich natürlich gesagt, ist natürlich nicht schlimm, aber die Art und Weise ist schlimm, weil man bräuchte mich nicht belügen, wenn denn nichts wäre. Ja, im ganzen Bekanntenkreis hat er mich als Lügnerin und Geschichtenerzählerin jetzt hingestellt. Aber du bist sicher, dass da was läuft zwischen den beiden? Ich kann es nicht beweisen, aber irgendwo, glaube ich, merkt man sowas. Ist er heute Nacht auch bei der Frau? Ja. Er ist offiziell heute Nacht bei der Frau? Er hat es abgestritten, aber ich habe der heute Mittag eine SMS geschrieben. Ja. Und dann ist die mir ziemlich doof gekommen und hat mir dann gesagt, naja, wenn ich es nicht bringen würde, wäre ja kein Wunder, wenn er dorthin gehen würde. Wo ist er, wo übernachtet er denn offiziell heute Nacht? Ich weiß schon gar nichts. Er ist zum Sport gegangen, wie eigentlich jeden Abend, und ist seitdem wieder nicht nach Hause gekommen. Das Sportstudio schließt um 22 Uhr. Und wenn er da morgen kommt, sagt er nicht, wo er war? Ich habe schon Ausreden gehört, er hätte 6 Stunden alleine irgendwo im Auto gesessen und einfach nichts gemacht. Also es ist ein regelrechter Profilügner, kann man sagen. Kann man sagen. Würde ich jetzt mal behaupten, ja. Was hält sich denn bei dem Mann? bis jetzt habe ich immer gedacht, ich liebe ihn noch. Und ehrlich gesagt, im Moment kann ich das gar nicht so beantworten. Vom Kopf her weiß ich, dass es einfach dumm ist, da überhaupt noch irgendwie weiterzumachen. Aber vom Gefühl her eben nicht. Ja, denn das, was du gerade erzählt hast, und du hast mir jetzt wahrscheinlich nur einen kleinen Ausschnitt, wenn auch den wichtigsten, aber einen Ausschnitt nur erzählt, genau. Das ist ja schon sehr verletzend. Du bist schwanger, ihr kriegt euer gemeinsames erstes Kind und der poppt da rum mit und kauft anderen Frauen Sterne und ist jetzt schon wieder unterwegs. Das ist ja sehr demütigend für dich. Richtig. Und vor allen Dingen, mir fehlt total Kraft. Mhm. Ich bin irgendwie innerlich leer, weil man muss ja fürs Baby alleine schon weitergehen. Wie begründet er denn sein Fremdgehen bisher? Sein Fremdgehen? Also bei uns ist natürlich Stress und Streit. Mhm. Weil wenn er mich anlügt, ich habe mit noch nie einem Menschen das so gehabt, wenn der mich anlügt, ich sehe das sofort, ich merke das sofort, ich weiß nicht warum. Mhm. Ich weiß auch sofort, wenn der irgendwo anders ist. Ja, sowas hat man, ja. So. Keine Ahnung warum. Mhm. Und dann fange ich natürlich an nachzufragen, was meiner Meinung nach völlig normal ist. Mhm. Und er fängt alles an abzustreiten. Ich bohre dann aber so lange nach, bis er mir die Wahrheit sagt, weil ich eben weiß, er lügt. Was ist die Wahrheit? Warum geht er fremd? weil zu Hause Stress ist und dann sucht er sich Bestätigung woanders. Das war die Aussage. Wie er fühlt sich da nicht geliebt. Wie war denn so in den letzten Zeiten, auch bevor das Kind dann da war, euer Sex? Der Sex, wenn wir denn welchen hatten. Ah, da haben wir es auch. Der ist eigentlich, ich würde schon fast sagen, geil gewesen. In der Schwangerschaft ist es natürlich ein bisschen umständlich gewesen. Klar. Und wir haben auch nicht wenig Sex. Ja, aber du sagst, wenn wir denn mal welchen hatten, das klingt ja doch so. Ja, in der letzten Zeit natürlich war es weniger durch die Schwangerschaft und dann die Geburt. Na klar, da kann man dann nicht so, wie man möchte. Aber eigentlich ist er gut gewesen. Sagt er selber ja auch. Also, und jetzt will er dich noch heiraten dieses Jahr. Ja, der Stand ist von vor 2 Wochen. Ja, ja, das kann sich jetzt wieder verändern. Ne? Genau, das ändert sich von einem Tag auf den anderen. Wenn ich das so als Außenstehender höre, da liegt mir gleich von den Lippen, schießt den in den Wind. Ja, das ist es. Vom Kopf her weiß ich ja, eigentlich schon. Weil, wenn das mal passiert, wenn es zweimal passiert, okay, oder auch nicht okay, aber wenn man dann merkt, es tut jemandem wirklich leid und er entschuldigt sich und er bemüht sich dann, dass sie wieder... Aber das ist ja in dem Fall überhaupt nicht so bei euch. Das ist ja so ein Ritual, das ist immer wieder und dann wird er dir morgen irgendwelche anderen Geschichten wieder erzählen und in 4 Wochen hat er wieder eine andere. So kann man doch nicht leben. Nee, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Echt nicht. Wahrscheinlich machst du nichts falsch, sondern die Situation, die Gegebenheiten sind jetzt so. Er ist so. Ja. Dass er dir überdrüssig ist, der Beziehung überdrüssig, dass er sich noch woanders seine Streicheleinheiten holen möchte, dass er vielleicht anderen Sex haben will, man weiß es nicht. Es kann alles sein. Und warum sagt jemand sowas? Warum lügt man dann? Warum sagt man nicht einfach Feierabend? Weil man feige ist. Und weil der natürlich auch Gefühle für dich hat. Weil der 6 Jahre mit dir zusammen ist, da hat man viele Gemeinsamkeiten, man hat ein gemeinsames Zuhause und eine gemeinsame Geschichte, dann stünde er ganz alleine da und das ist auch nicht so bequem. Ja, aber wenn einem das ja irgendwo noch wichtig ist, dann macht man aber solche Sachen nicht, das verstehe ich ja eben nicht. Ja, es ist eben nicht wichtig genug, um das andere zu unterlassen. Du bist eben nur ein bisschen wichtig. Aber noch so wichtig, dass er dann zu bequem ist, zu sagen, tschüss. Der will gerne auf mehreren Hochzeiten tanzen und will zu Hause das arme Bettchen haben, was du ihm herrichtest. Mhm. So klingt das. Mhm. Das Schlimme ist, der ist mit einem Auto unterwegs von der Autovermietung, was ich gemietet habe. Mhm. Er dürfte gar nicht damit fahren. Und ich krieg's einfach nicht hin, die Polizei anzurufen und sagen, der hat das Auto mitgenommen, der darf es nicht. Mhm. Ja. Ich meine, das hättest du eigentlich mit ihm regeln müssen. Wenn du jetzt die Polizei gleich benachrichtigst, ist das natürlich... Natürlich würde ich das nicht tun. Ja, ja. Ich habe es ihm auch schon ein paar Mal gesagt, dass er das Auto nicht fahren darf. Ich glaube einfach, du bist viel zu weich. Ja. Und du bist rundherum zu weich. In solchen Sachen und auch natürlich dann in euren Beziehungsgeschichten. Du musst härter werden. Weil es für dich gut ist, weil du im Moment du stehst nicht gut da, auch vor dir nicht. Das ist kein gutes Gefühl für dich, dein Selbstwertgefühl. Und das ist einfach nicht gut. Das ist echt auch am Boden. Ja, total, glaube ich. Ja. Ja. Zieh Konsequenzen an, zieh sie. Ja. Mach es. Ja, ich finde ja. Ich sage ganz eindeutig von hier aus ja, mach es. Hm? Wenn ich irgendwas gegen ihn sage, dann sagt er gleich, ja, du machst mir das Leben zur Hölle so, oder würde ich nie tun und so ein Scheiß. Dann macht er mir Vorwürfe, weil ich dann sage, so, jetzt ist Schluss. Ja, da musst du konsequent sein und ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus und sagen, mein Freund, das war's. Mhm. Liebe Anja, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Von Herzen. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist der Mike, der ist 30. Guten Morgen, Mike. Morgen, Domian. Hallo Mike, um was geht's bei dir? Ja, ich habe momentan eine neue Freundin und die hat momentan ein paar Probleme mit ihrem Ex-Freund, mit dem sie 4 Jahre zusammen war. Der hat ihr im Großen und Ganzen, sagen wir mal, Konto und Sparbücher leergeräumt im Wert von 12.000 Euro. Handgreiflich geworden. Letztes Wochenende ist er zu weit gegangen, ist in eine Gastronomie oder in eine Gaststätte reingegangen, in eine Kneipe, wo sie arbeitet. Mhm. Und meinte, rumrandalieren zu müssen, hat eine Waffe gezogen, auch rumgeschossen und geschossen? So wie ich das von ihr verstanden habe, ein oder zweimal daneben geschossen und an ihr vorbeigeschossen, wo sie angewurzelt gestanden hat und nicht mal wusste, was soll ich jetzt machen. Der hat in einer Gastwirtschaft geschossen? Richtig. Und da waren auch viele andere Leute? Da war die Wirtin, da war sie, stand da wie angewurzelt, sie wusste überhaupt nicht mehr, was Sache war. Hat ihr auch erst die Waffe mehr oder weniger vors Gesicht gehalten. Ich hoffe, die haben die Polizei angerufen. Es kam ein Kollege, der bei der Polizei arbeitet und hat sich dann vorgestellt und gesagt, komm, knall mich doch ab, wenn du dich traust. Das hat er dann nicht gemacht, hat er mehr oder weniger die Waffe vor dem Typen vor die Füße geschmissen. Ja. Ja, und daraufhin hat er dann nur die Kollegen dann halt noch benachrichtigt, die haben ihn dann darauf festgenommen. Mhm. Und er sitzt jetzt in U-Haft und die haben bei ihm auch die Wohnung durchsucht und haben mehrere Waffen gefunden, die er illegal besitzt. Mhm. Und wie gesagt, also sie hat jetzt momentan noch Panikattacken. Ja, das ist verständlich. Schläft kaum, schweige bis gar nicht. Ja, wie lange seid ihr denn jetzt zusammen schon? Wir sind jetzt fast 2 Monate zusammen. Mhm. Also erstmal noch gerade ganz frisch. War der denn zu den Zeiten, als die beiden zusammen waren, auch gewalttätig, deiner Freundin gegenüber? Ja, er war ihr gegenüber gewalttätig, hat sie geschlagen. Das letzte Mal, wo wir zusammen waren, hat er noch versucht, mehr oder weniger die Beziehung für sich noch zu retten. Hat er dich auch schon bedroht? Er hat mir mit Mord gedroht, aber ich habe es jetzt nicht für ernst genommen. Ja. Na, und er meinte von wegen, ja, den bringe ich um, der hat dich mir weggenommen und das ist doch nicht mehr normal und allmählich pipapo. Mhm. Und ich stelle mir die ganze Zeit eigentlich immer nur noch die Frage, wie kann sie mit so einem Typen zusammen gewesen sein? Oder mit was für Mitteln hat er sie in der Hand? Weil sie so eine Panik vor dem hat, das ist unglaublich. Ja. War der denn die ganze Zeit, als die zusammen waren, so krass drauf? So wie sie mir erzählt hat, ja. Mhm. Also die standen noch mal vor einer Hochzeit und ein Tag oder 2 Tage oder ein paar Tage davor, bevor sie überhaupt heiraten wollen, hat sie ihn in Flagranti mit jemand anders erwischt und da war natürlich für sie der Ofen aus. Mhm. Ja, und hat die Beziehung direkt beendet und er hat ja nicht aufgegeben, er hat ja immer wieder irgendwelche Vorwände benutzt, um sie im Großen und Ganzen wieder zurückzugewinnen. Sie hat ihn immer wieder gesagt, ist nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Ja. Und daraufhin ist er dann handgreiflich geworden und hat zugeschlagen. Ich glaube, dass deine Freundin, so wie du es schilderst, große Angst vor dem hat. Das denke ich mir auch, aber sie tut von außen her, tut sie immer so cool und sagt dann auch teilweise, ich mache meine Aussage, dann geht er in den Knast, dann sage ich dies, dann sage ich das, dann sage ich jenes, aber steht sie ihm gegenüber und er versucht dann wieder mehr oder weniger seine Sache zu äußern. Dann ist sie klein mit Hut. Dann sagt sie ihm zwar bis hierhin und nicht mehr weiter, aber im Endeffekt, wenn er zulangt, ist Ende. Aber sagt sie gar nichts mehr. Jetzt sitzt er in U-Haft. Er sitzt jetzt momentan in U-Haft. Es wird zu einer Verhandlung kommen. Es wird zu einer Verhandlung kommen. Die Gerichtsverhandlung soll im April oder im Mai sein. Das heißt, das ist ja letztendlich auch eine große Chance für deine Freundin auszusagen und letztendlich all das auszupacken, was er ihr angetan hat. Richtig, richtig. Aber wie gesagt, sie hat jetzt noch, so wie ich das verstanden habe, noch 2 weitere Damen gefunden, die gegen ihn aussagen würden, weil ja auch noch eine Sache mit Betrug halt eben vorsteht, weil er, wie gesagt, ihr Konto leer geräumt hat. Ist natürlich jetzt für dich und für euch in der neuen Beziehung sehr belastend, das Ganze, ne? Es ist sehr belastend. Das glaube ich. Vor allen Dingen, ich muss dazu sagen, ich wohne in Hagen, sie wohnt halt in Plettenberg, das ist jetzt auch nicht gerade... sehr nah aneinander, aber wie gesagt, ich mache mir da schon sehr große Sorgen. Genau, darüber können wir jetzt leider nicht mehr weiter reden, Mike, weil meine Sendung vorbei ist, aber ich biete dir an, dass wir dich gleich nochmal anrufen, du musst nur auflegen, wir melden uns nochmal. Ja, alles klar. Okay, alles Gute. Tschüss. Ja, danke, tschüss. So ihr Lieben, das war's für diese Woche und für heute von uns in der Technik Tobias Linke. Ich wünsche euch ein gutes, ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, Radio 1 live und WDR Fernsehen, 1 Uhr. Gute Nacht. Tschüss.